Metall, der in der Luft erbebenden Karton, der frühe Schall, das angenehme Schall, die Lust, die Sachsen jetzt empfindet, rührt vieler Menschen Sinnen. Mein schimmerndes Gewehr nebst meiner Söhne gleichen Schritten und ihre Heldenmaske sitten, vermehre immer mehr und mehr des heutigen Tages.